Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Oktober 2012 von Regionalpfarrerin Beate Hessler. Es liest Christian Bein. Du bist alt, Papa. Wenn die Tochter des tansanischen VAM-Generalsekretärs so mit ihrem Vater spricht, klingt er auch mit »Du Armer«. Wäre sie in einem tansanischen Dorf aufgewachsen, statt in Großstädten und später in Europa, wäre ein anderer Tenor in diesem Satz, in etwa dieser »Du hast bestimmt recht«. So berichtet Fidon Mbombeki in der Broschüre »Bilder des Alters – Altersbilder«, in der Erfahrung eines internationalen Workshops zum Altwerden wiedergegeben werden. Alte und Junge aus Deutschland und Tansania haben ihre Lebenssituationen verglichen, sich gegenseitig Ängste und Freuden des Altwerdens mitgeteilt. Dass alte Menschen in Tansania deutlich mehr Respekt genießen als in Deutschland, konnten auch Besucher und Besucherinnen aus Unna in den Partnergemeinden in Dar es Salaam schon beobachten. Mtse werden diejenigen genannt, denen aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrungen besondere Achtung gebührt. Bei Tisch sitzen sie an den bequemsten Plätzen. In Diskussionen dürfen sie zuerst sprechen und dann wieder zuletzt. Ihre Meinung ist gefragt, ihre Fähigkeiten werden nachgefragt. Das sind Erfahrungen, die alte Menschen in Deutschland nicht unbedingt teilen. Natürlich macht es da auch einen Unterschied, ob die durchschnittliche Lebenserwartung 55 Jahre beträgt, wie in Tansania, oder ca. 80 Jahre, wie in Deutschland. Gleichzeitig stehen Ältere in Tansania und in Deutschland aber auch vor vergleichbaren Problemen. Da droht die Altersarmut, da erschwert eine eingeschränkte Gesundheit die Teilhabe am sozialen Leben. Auch in Tansania funktionieren die Familienverbände nicht mehr so wie früher. Und gleichzeitig gibt es einen Nachholbedarf an diakonischen Angeboten, auch in Pflegeeinrichtungen oder Altersheimen. Eine Teilnehmerin des Workshops, Ursula Wörmann, hat gesagt, eine Erfahrung eint jene, die im Glauben verwurzelt sind. In der Jugend sind wir versucht, an unsere eigene Kraft zu glauben. Im Alter jedoch spüren wir die tragende und bewahrende Kraft Gottes. Und weiter hat sie formuliert, wir spüren die Sehnsucht nach Tiefe und Vollendung, die wir aus uns selbst heraus nicht schaffen können. Dazu brauchen wir das Vertrauen auf Gottes Gnade. Und mit diesem Vertrauen wächst das Gefühl, dass jeder neue Tag ein Geschenk aus Gottes Händen ist. Ein Geschenk, das wir bis zuletzt selbst gestalten dürfen. Wir dürfen vertrauen. Mein Leben war nicht umsonst. Meine Tage sind nicht ohne Sinn. Neues wird entstehen aus dem Alten. Und in diesem Vertrauen darf ich bitten, Herr, mache mir das Kleine klein und das Große groß. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Oktober 2012. Text: Regionalpfarrerin Beate Hessler, Sprecher: Christian Bein, Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.